mehr als die Hälfte ist noch erinnert. Und dieser ganze Assoziationsraum, der für mich bei diesem Stück eine Rolle gespielt hat, changiert ja zwischen diesen Eckpunkten Löschen und Speichern einerseits, also diesem sehr technischen, und Erinnern und Vergessen auf der anderen Seite. Also diese sehr persönlichen Zugänge daran. Und das ist eben genau in dieser Schnittstelle. Mehr als die Hälfte für Orchester und live-elektronische Reduktion von Hannes Seidel. Uraufgeführt während des Festivals Eklat am 8. Februar 2014 im Theaterhaus Stuttgart. Der Titel des Stückes bezieht sich sowohl auf ein kompositionstechnisches Verfahren als auch auf eine allgemeine Überlegung, die Seidel aus gesellschaftspolitischen Zusammenhängen abgeleitet hat. Die Frage nämlich, wie man an sowohl technische als auch gesellschaftliche Potenziale herankommt, die zwar vorhanden sind, die aber als Ressourcen nicht direkt zur Verfügung stehen. Technisch hat sich Hannes Seidel dieser Überlegung auf recht spielerische Weise genähert, indem er mit Unterstützung der Kollegen vom Freiburger Experimentalstudio des Südwestrundfunks einen Filter gebaut hat, der die normale Funktion eines MP3-Filters umkehrt. Bei dem MP3-Filter ist tatsächlich interessant, dass dieser Filter tatsächlich nur Klänge hören lässt, die man so nicht erwartet hätte, wenn man das Original hört. Also man ahnt bei diesem Filter, je nachdem, welche Einstellung natürlich da ist, man ahnt das Original noch durch, aber erstens sind die geräuschhaften Anteile extrem im Vordergrund, die man vielleicht gar nicht hört. Also wenn ich jetzt das Stück, an dem dieser Filter entwickelt wurde, von Susan Vega, dieses Tom's Diner, hört, dann ist es eine extrem sauber aufgenommene Vokalstimme, A Cappella, da hört man gar kein Rauschen. Wenn ich aber jetzt den MP3-Filter drauf lasse, dann habe ich auch nicht ein dauerndes Hintergrundrauschen, aber in dieser Stimme scheint extrem viel Geräuschhaftes zu sein, was der dann rausfiltert. Das ist das eine, und das andere ist eben, dass die Rhythmik nicht mehr genau dieselbe ist, weil der Filter arbeitet ja mit Verdeckungseffekten. Das heißt, wenn ein plötzlicher lauter Knall kommt, dann ist das, was kurz nach diesem Knall kommt, für unser Ohr erstmal nicht zu hören. Das heißt, das kann der rausfiltern. Wenn ich mir jetzt das Rausgefilterte anhöre, habe ich quasi so den Knall selber habe ich gar nicht so laut, aber das kurz danach habe ich extrem laut. Also er verzögert eigentlich diese Rhythmik. Und bei schnellen, dichten, rhythmischen Texturen kommt dann eigentlich so eine komische Antiphonie dann durch den Filter hervor. Das hat eher was von so einem Freischaben. Also als ob etwas dahinter läge dann tatsächlich, ohne dass das psychologisierend dahinter liegt. Im Gegensatz dazu rechnet dieser neu entwickelte, invertierte MP3-Filter alle wesentlichen Eigenschaften aus den Tonaufnahmen heraus, um nur jenen Anteil von Geräuschen übrig zu lassen, die bei der Konvertierung in das datenreduzierte Audioformat als verzichtbar gelten. Gleichwohl hat der Hörer nicht wirklich den Eindruck, etwas zu vermissen, denn die computertechnischen Manipulationen kommen den wahrnehmungspsychologischen Besonderheiten des menschlichen Hörens so entgegen, dass die Hauptcharakteristika der Aufnahme nicht nur erhalten bleiben, sondern die Aufnahme optimiert erscheint. In gewisser Weise passt sich das Hören dem Zuhörenden quasi an. Gerade wenn man das Ganze von der technischen Seite, also wie ich mit dem Material umgegangen bin, was ich mit diesem MP3-Filter und so weiter gemacht habe, mal wegdenkt, dann ist es ja eigentlich eben genau in dieser doppelten Perspektive interessant. Also es ist ja so, dass der MP3-Codec mehr als die Hälfte der Daten wegnimmt. Es ist aber ja trotzdem so, dass von dem Höreindruck wesentlich weniger als die Hälfte gelöscht wurde, wenn nicht gar nichts. Also man hört überhaupt nicht, dass was gelöscht wird erstmal bei MP3, oder man sollte es nicht, oder man hört nur sehr geringe Veränderungen. Aber technisch ist es ja viel mehr. Und eigentlich genau diese kleinen Verschiebungen, die man eben ja problemlos auch auf diese anderen Bereiche anwenden kann, also warum dann zum Beispiel diese Demonstrationen reinkommen, das sind ja, wenn man jetzt mal über sowas wie sogenannte Massenproteste spricht, das sind ja immer Bruchteile von Menschen, die tatsächlich demonstrieren. die tatsächlich trotzdem wie sowas plötzlich wie so ein Mehrheitsgefühl erwirken können. Und diese ganzen changierenden Bereiche, also habe ich mehr als die Hälfte vergessen oder erinnert, ist noch mehr als die Hälfte da oder nicht, das sind ja keine rein messbaren Daten, beziehungsweise sie sind messbar, aber da liegt nicht die interessante Grenze. Der 1977 in Bremen geborene Hannes Seidel hat einen ambitioniert kulturkritischen Ansatz. Vielleicht passt der Begriff Verweigerung für ihn nicht mehr. Und auch mit der Vorstellung vom politischen Komponisten kann sich Seidel nicht 100%ig identifizieren. Dabei hat der Komponist einen genauen Blick für die Funktion von Musik innerhalb gesellschaftlicher Prozesse. Sein Ansatz ist das Hinterfragen von Mechanismen der Konsumgesellschaft. Dass er sich dabei ausdrücklich gegen die vordergründigen Entlastungsfunktionen von unlauteren Gebrauchswertversprechen richtet, zeigt sich auch in seiner Aversion gegen die sogenannte Gebrauchsmusik. Mich interessiert, sagt Hannes Seidel, und das ist der alte aufklärerische Gedanke, zu schauen, inwieweit man Erkenntnisse, die theoretischer Art sind, zu Erfahrungen machen kann. Musik kann zwar keine theoretischen Inhalte vermitteln, sie kann sie aber erfahrbar machen. Und darin liegt der Wert, der über Unterhaltung hinausgeht. Ich glaube, es läuft für mich über sowas wie Repräsentation. Ich glaube, da kann ich es eigentlich ganz gut erklären. Also in dem Moment, wo man das Gefühl hat von so etwas wie Mehrheit, spielt es eigentlich gar keine Rolle, ob es eine messbare Mehrheit ist. Also zum Beispiel bei Demonstrationen das Gefühl von einer Masse, die auf die Straße geht, die für sich selber tituliert »We are 99%«, ist irgendwann mehr als die Hälfte. Wenn man jetzt eine Umfrage machen würde, kommen ganz andere Ergebnisse möglicherweise raus. Und wenn man tatsächlich misst, wie viele Leute auf der Straße sind, kommen andere Ergebnisse dabei raus. Aber dieses Gefühl einer Einflussnahme oder dieses Gefühl, dass diese Demonstranten mehr als die Hälfte repräsentieren, das ist für mich so ein Umschlag, den finde ich interessant. Und man hat auch sehr schnell das Gefühl dafür, wann zum Beispiel dieses Mehrheitsgefühl kippt. Also wenn wir jetzt zum Beispiel, für diesen Sommer sind ja wieder Proteste hier in Frankfurt von der Blockupy-Bewegung angekündigt. Vor 2 Jahren war das ein Aufruhr und eine Aufregung in der Stadt, dass diese Protestler kommen und die Banken haben ihre Gebäude geschlossen und ihre Mitarbeiter gebeten, nicht in Anzügen auf die Straße zu gehen, weil eine Angst vor diesen Protestlern da war. Das ist jetzt komplett weg. Man hat das Gefühl, man könnte jetzt, und das wurde ja letztes Jahr schon exerziert von der Polizei, man kann die eigentlich wieder rausdrängen aus der Stadt, man kann wieder Knüppel einsetzen und so weiter, weil die Mehrheit nicht mehr hinter diesen Leuten steht. Und vor 2 Jahren war das Gefühl eher ein anderes. Und das sind aber ja wirklich interessante Vorgänge, wo man, ich glaube, es spüren alle, wann die Mehrheit, die sogenannte, davor steht oder dahinter und wann nicht mehr. Und entsprechend wird reagiert. Das heißt, es wird tatsächlich nicht über die messbaren Größen reagiert, sondern auf das Gefühl, was dahinter steckt. Wir reden eigentlich über das Stück, aber wir reden jetzt inzwischen schon über Politik. Das heißt, es ist ein politisches Stück. Ja, das ist natürlich, was die Auseinandersetzung der politischen Musik angeht, würde ich sagen, ist das schwierig zu beurteilen, weil es ist kein Stück, wo ich sagen würde, es steht für eine bestimmte politische Ausrichtung. Also es ist nicht so, dass ich sagen würde, in dem Stück geht es darum, bestimmte gesellschaftliche Zustände einzufordern. Es ist eher eine Auseinandersetzung mit einer Situation, in der wir uns befinden oder die ich beobachtet habe, auch schon in den letzten Jahren. Das ist ja die Idee des Stücks, ist ja jetzt schon 5 Jahre alt bestimmt, wo extrem viel Unzufriedenheit eigentlich nach außen kundgetan wird, über Demonstrationen in einem großen Maß, über Vernetzung im Internet. Also es gibt ja ganz viel auch Petitionen, es gibt aber auch ganz viel Aufrufe im Internet und so weiter. Und es gibt extrem viel auch Umstürze, jetzt in Ländern, wo ich selber nicht wohne, aber wo auch solche Sachen passieren. Und ein ganz großes Gefühl, einerseits global zusammenzugehören, also gerade was diese ganze Occupy-Bewegung angeht, das sind ja in verschiedensten Ländern auch eigentlich sehr unterschiedliche Anlässe gewesen zu demonstrieren, die sich aber als gemeinsam empfinden und tatsächlich auch vernetzen können über das Internet und gemeinsame Namen und repräsentative Symbole gefunden haben und so weiter. Und in diesem Gefühl trotzdem eine ganz merkwürdige Ohnmacht herrscht in bezüglich dessen, was denn eigentlich zu tun sei. Also es gibt einen sehr starken Unmut und es gibt ein sehr großes Bedürfnis zurück zu Zuständen, die es vielleicht nie gegeben hat, aber eine relativ große Zahnlosigkeit trotzdem in dieser ganzen Situation, weil tatsächlich sowas wie Utopie nicht nur fehlt, weil sozusagen die Ideen fehlen würden, sondern weil der Begriff selber verdächtig geworden ist, glaube ich. Thank you. Wenngleich der repräsentative Konzertbetrieb immer noch nach Werken verlangt, wenden immer mehr Künstler ihr Augenmerk vom abgeschlossenen, definierten weg hin zum Prozesshaften. Weil sie spüren, dass fertige Denkmale keine Antworten auf unsere heutigen Fragen geben können. Wenn also von Strategien gegen das Hören die Rede ist, dann geht es Hanne Seidel auch darum, kompositorische Methoden zu finden, die aus anderen Bereichen abgeleitet sind. Analogien, die ebenso spielerisch wie experimentell neue Erfahrungen zulassen. Naja, ich glaube, die Grundvoraussetzung oder die Grundauseinandersetzung für das Stück ist nicht so sehr über das Quantifizieren entstanden, sondern eher über die Frage, welche Form von Ausdruck habe ich eigentlich, die mir diesen Zustand, den ich beschrieben habe mit der Auseinandersetzung dieses Protests, der immer schon als Zitat wirkt, die mir noch zur Verfügung steht. Und wenn ich jetzt sage, ich schreibe für Orchester, sitze ich im Grunde genommen vor einer Situation, die auch sagt, ich habe eigentlich, oder welche Möglichkeiten des Ausdrucks habe ich, die nicht Zitat sind, die sich damit auseinandersetzen. Und das führt zu einer Situation, vom Bild her wäre es sozusagen der Protest mit zusammengekniffenen Zähnen und geballten Fäusten, ohne irgendeine Möglichkeit in irgendeine Richtung zu schlagen. Und das ist eigentlich das, was in diesem Stück gesucht wird. Das heißt sozusagen, die Entscheidung, den Klang immer abzuschneiden und eigentlich das Orchester daran zu hindern, was es im Grunde genommen tut, nämlich einen langsamen, anschwellenden oder abschwellenden Klang zu generieren, also sozusagen einen Klang aufbauen zu lassen, ist für mich die Entscheidung gewesen, diesem Ausdruck eigentlich eine Musikalität zu verleihen. So. Und dann ist auf der anderen Seite eben dieser MP3-Filter, der auf einer technischen Ebene was Ähnliches macht. Also auf einer technischen Ebene wird hier auch extrem viel beschnitten von dem, was wir eigentlich als die Hauptsache musikalisch empfinden, offensichtlich, weil sozusagen der MP3-Filter schmeißt ja nur Klänge weg, die wir nicht brauchen, um das Stück zu hören, oder wir bemerken sie eigentlich erst gar nicht. Und da ist dann auch diese Frage zu sagen, was ist denn da eigentlich die ganze Zeit an diesem Überschuss? Also wie komme ich eigentlich an diesen Orchesterapparat ran, um an etwas zu kommen, was da die ganze Zeit mitklingt, was weggeht von diesem Klischee, von diesem Zitat und so weiter. Also wie komme ich an irgendwelche Klanglichkeiten, die da noch drin sind, die nicht abgegriffen erscheinen? Und das steht natürlich eher in der Parallelität zu einer Form von Demonstration, die für mich ja auch keine authentische Ausdruckspotenziale haben. Also wenn ich sowas wie Occupy sehe, dann freuen sich die ganzen Zeitschriften und Journalisten zu sagen, wie damals 68. Um dann gleich im nächsten Atemzug zu sagen, aber damals waren wir wirklich radikal. Also diese Möglichkeit, sofort die Dinge totzureden, ist so überwältigend gegenüber dem Gefühl der Ohnmacht oder auch dieses Gefühl, protestieren zu müssen. Das ist ja nicht verkehrt, das ist ja auch nicht falsch. Es ist ja nicht so, dass Leute das aus zitierenden Gründen machen würden. Sondern die Möglichkeit ist eigentlich nicht mehr gegeben, so zu protestieren. Und umgekehrt ist es eben auch dieses Gefühl, die Möglichkeit, ein Orchesterstück zu schreiben, ist extrem, ja, ist extrem ohnmächtig. Dabei mag es überraschen, wie viel kulturelle Erinnerungsleistung unter der widerständigen Oberfläche des Orchesterstücks von Hanne Seidel enthalten ist. Das Universalwerkzeug Computer ermöglicht es, das Handwerk des Komponierens neu zu denken. Hanne Seidel generierte zunächst eine Klangebene, die unterschwellig die Basis des Stückes bildet. Nach der Logik optischer Experimente aus der Frühzeit des Films rasterte er dieses Klangband und lässt es nur spotartig aufscheinen und durch den Orchesterapparat intonieren. Diese, wenn man so will, Liedschlagtechnik mischt er mit direkten Zitaten aus Werken von Beethoven, Boulez, Eisler, Strawinsky und Nikolaus A. Huber. Was eine Rolle gespielt hat, war Morgenlied. Und zwar wegen dieser Unisoni, also wo dann alle gemeinsam dieses Morgenlied spielen. Also das spielt eine Rolle für den Schluss von dem Stück. Und der erste Akkord vom Morgenlied kommt auch vor. Also der ist auch reingesampelt ins Stück. Einerseits gibt es natürlich den Sacre da drin, in zweifacher Form. Einmal von den Instrumenten gespielt und einmal als durchlöchertes Sample taucht er auf. Und dann gibt es sowas wie Scheinzitate. Also Akkorde aus Stücken, an die ich mich erinnert habe, also wo ich dann das Gefühl hatte, von Bizet, wo ich dachte, das war so ein Akkord und ich habe dann irgendwie noch versucht, den irgendwie zu erinnern. Der ist natürlich vollkommen falsch instrumentiert. Das ist so ein, also dieses Erinnern vergessen spielt ja eben gerade in diesem immer wieder so einen subjektiven Zugriff auch reinlassen, auch eine Rolle. Das heißt, es gibt falsche Zitate da drin. Die echten sind dann eigentlich gesampelt. Das sind dann eben auch die Aufnahmen, an die ich mich erinnert habe. Also da geht es dann nicht darum, dass das Orchester das nochmal spielt, sondern dann die Aufnahme. Dann gibt es eben in dieser großen Akkordkette, also der erste Akkord von Plis sur l'Empire hat mich sehr beeindruckt, den konnte ich so fürs Orchester eh nicht schreiben, weil die Besetzung eine vollkommen andere ist. Den gibt es als Sample, als Zuspielung. Dann gibt es von Eisler ein paar Sachen, also auch diese Marschakkorde. Also es gibt ja kurz nach dem MP3-Feld, also nach diesem elektronischen Teil, ist ja der einzige Moment, wo das Orchester gehaltene Klänge spielt, Rauschen. Und die einzigen, die diesen Puls weiterspielen, sind die Schlagzeuger, die mit Stöckern auf dem Rand des Tisches so einen Puls drüber laufen lassen. Und alle anderen rauschen dann kurz. Und danach kommt eine Kette von Akkord-Samples, die vom Synthesizer gespielt wird. Und die erkennt man eigentlich relativ deutlich. Da ist Morgenlied drin, da ist von Eisler aus dem Lenin-Requiem sind da Sachen drin. Und dann gibt es Beethoven. Also eigentlich verschiedene Stücke, da sind noch eine ganze Menge andere Sachen natürlich mit drin. Natürlich auch Orchester Tutti, die sozusagen in den 90ern gab es ja Orchester Tutti als Einstellung auf dem Keyboard. Also es gab ja diese MIDI-Einstellung für Instrumente einzeln, Tutti, und dann gibt es einen, der hieß Orchestra Hit. Der taucht natürlich auch auf, und zwar in seiner Verwendung, aber auch dann in Popsongs. Also diese Idee, Orchester einzusparen, man braucht das gar nicht mehr. Diese MIDI-Version, die immer gleich klingt, egal wohin ich sie transponiere. Die erkennt man natürlich auch sofort. Also das sind ja Klanglichkeiten, die so präsent sind, da reicht einmal kurz das Anspiel. Doch, man erkennt dann schon, glaube ich, relativ deutlich, welche Sachen das sind. Natürlich, ich glaube, in dem Moment, wo man es weiß, stärker, aber sie werden nicht übermalt oder verdeckt oder so. Sie sind einfach nur extrem kurz und dadurch sind sie natürlich oft viel zu schnell vorbei. Um möglichst verschiedene Aspekte im Stück berücksichtigen zu können, organisierte Hannes Seidel sie in teils gegenläufigen Prozessen. Als Material dienen ihm Anleihen aus verschiedenen kompositionstechnischen Modellen der neuen Musik, die zwar nicht vordergründig wirken, aber den fragmentierten Gesamtklang einfärben. Es gibt zwei Ebenen. Also einerseits ist eben die Möglichkeit, dass eine klangliche Textur zugrunde liegt. Also sagen wir mal zum Beispiel gibt es spektrale Akkorde. Oder Akkordketten, die spektral sind, die quasi eigentlich ineinander überglissandieren. Und die werden dann zerschnitten. Das heißt, ich höre wie durch einen Raster nur Ausschnitte an der dahinterliegenden Klangfläche. Oder es gibt tatsächlich sozusagen Ausschnitte, die ich aus anderen Stücken herausgeschnitten habe. Also das, was dann wirklich mit Erinnern auf einer anderen Ebene noch zusammenhängt. Also es gibt einfach einen Akkord aus Beethovens Dritter Sinfonie. Es gibt einfach einen Akkord vom Plis sonnant plis von Pierre Boulez, die da reingesetzt sind. Und die sind sozusagen als Einzelakkorde, nicht als Ausschnitt, wo etwas dahinter liegt, zu hören, sondern die kommen wirklich einfach eins zu eins rein. Das sind Akkorde. Und dann gibt es einfach Ketten von diesen Akkorden. Und es changiert zwischen diesen beiden Ebenen, weil dadurch, dass alles kurz ist, kann es ja immer sowohl als auch sein. Also es geht los mit Akkorden, die im Grunde clusterähnlich sind und es verzweigt sich dann nach und nach in verschiedenste kompositionstechnische Modelle. Also es gibt eine Vierteltönigkeit, es gibt eine Obertönigkeit, es gibt dann ganztönige Skalen, dann gibt es Clustertechnik und dann gibt es halt auch eine Stelle, wo sozusagen der Spektralismus und der Serialismus sich einander gegenüberstehen. Also da sind sozusagen dann auch Kompositionstechniken, die ja längst als Stile wahrgenommen werden, würde ich sagen, von der Hörpsychologie her. Also man hört etwas Serielles, wenn man sagt, serielle Musik, hört man gar nicht mehr so genau, ist das von Boulez oder ist es dann doch was von einem anderen Komponisten? Da gibt es eben halt auch eine serielle Stelle. Und da das ja sowieso ununterscheidbar ist, ist es jetzt punktuell, also ist es eine 16. oder sind es 4 16. In dieser Art von Musik wird es an solchen Stellen zum Beispiel schwierig. Aber an vielen anderen Stellen ist es durchaus erkennbar, würde ich sagen. Obwohl dramaturgisch einfach zu umreißen, zeichnet sich dieser erste Teil zwar weniger durch Expressivität als durch eine große Intensität aus. Den Rhythmus bilden Pulsketten, die Hannes Seidel aus technischen Bereichen abgeleitet hat. Am Anfang hatte ich eigentlich überlegt, dass ich den entsubjektivieren müsse und dass ich mir einen fremden Puls nehme, etwas, was nicht von mir stammt. Und dann haben wir rumprobiert am Experimentalstudio und haben uns den Puls genommen, der entsteht, wenn ich ein Bild von meinem Computer zu einem anderen Computer übermittle. Weil sozusagen Daten ja auch nicht an einem Stück gesendet werden durchs Internet, sondern zerstückelt. Dann hatte ich so eine Pulskette bekommen, also eine Rhythmik. Und das war aber eigentlich auch nicht besonders befriedigend auf Dauer, weil das eigentlich sehr unmusikalisch gedacht war. Und da ging mir das dann zu sehr in so einen Bereich, wo ich gedacht habe, das Stück ist ja nicht einfach ein Konzeptstück. Das Stück hat eine konzeptuelle Idee, die wird aber geleitet. Es gibt ja sehr viel Subjektives da drin durch die Entscheidung, welche Klänge liegen hinter diesem Pulskette. Und dann habe ich auch die Pulskette entsprechend geleitet. Und zwar, es gibt Wiederholungen, sehr wenige. Es gibt eher Ähnlichkeiten in diesen Pulsen. Und es gibt dann eher so eine Frage von Pausen. Also wie dicht oder wie sporadisch halte ich eigentlich sozusagen diese Pulsketten? Wie viele Pausen sind dazwischen? Das ist ja die einzige Variante, die ich habe. Die Klänge selber werden ja nie länger. Also ich habe die Variante, wie viele Musiker spielen und wie lang ist die Pause zwischen zwei Pulsketten. Und da habe ich dann einfach geguckt, je nachdem, welche Klanglichkeit es ist, wie viel brauche ich dazwischen. Und wie wenig. Das habe ich per Hand gemacht, genau. Das ist sozusagen so richtig durchkomponiert mit der Hand, mit Bleistift. Und natürlich auch die Frage, die hängt natürlich mit der Pause dazwischen zusammen, wie pulsierend wird dieser Rhythmus? Also wie unregelmäßig und wie regelmäßig kann ich werden? Und das sind aber auch Entscheidungen, die hängen sehr stark mit dem Material dahinter zusammen. Es gibt so zwei spektrale Akkorde da drin, die haben ja an sich schon diese relativ Überwältigungsästhetik in sich. Und wenn die auch noch anschwellen und wieder leiser werden, dann wird das noch stärker. Und das heißt, da habe ich dann die Möglichkeit, ich kann affirmativ werden und da noch einen regelmäßigen Puls draufsetzen. Dann bin ich bei dieser kompletten Vereinnahmung, der man da einfach nicht standhalten kann. Oder ich kann versuchen, das zu brechen. Und ich habe in einem Fall das eine getan, im anderen Fall das andere. Also genau diese Möglichkeiten. Oder bei der seriellen Stelle, die ist sowieso schon so aufgedröselt in nur Einzelklänge. Und ich habe eigentlich die Dauer des Tons, die kann ich dahinter eigentlich kaum noch erkennen. Das heißt, da ist die Pulskette dann eher was, was versucht, zumindest das noch einigermaßen zusammenzuhalten, was eh schon sozusagen schon im Hintergrund sehr lose ist. In einem zweiten Teil wird das bisher Gehörte digitalen Prozeduren unterworfen. Der Computer rechnet alle Pausen heraus und führt die konzentrierte Version dem neu entwickelten invertierten MP3-Filter zu, sodass eine wilde Mixtur von synthetischen Klängen übrig bleibt. Diese Art der Perforierung von diesen Klangflächen ist ja eigentlich eine Verhinderung für den Hörer, aber halt auch für den Spieler, das Ganze zu hören, das, was da drunter liegt. Und während dieser ersten 9 Minuten wird dieser Klang aufgezeichnet und der Computer schmeißt eigentlich alle Pausen raus. Das heißt, wenn man sich das dann anhören würde, das Ganze, dann würde ich sozusagen einfach ohne Pausen in einem Schnelldurchlauf einmal dieses Klangfeld, was dahinter liegt, hören. Und das wird eben auch wieder verhindert durch diesen invertierten MP3-Filter, den wir im Experimentalstudio entwickelt haben, der eben jene 10-20% des Klangs, die Hauptsache ausmachen, wegschmeißt. Und das nur hörbar lässt, was ich normalerweise nicht hören könnte. Also sozusagen die Reste dessen, was ein MP3-Filter komprimiert. Und das heißt, auch da komme ich wieder nicht an das Original ran. Ich erahne es so ein bisschen durch diesen Filter, aber auch der verhindert eigentlich diesen 100% Ausdruck. als wir diesen Filter entwickelt haben, haben wir viel versucht, damit zu arbeiten, weil was da genau bei rauskommt, wussten wir ja vorher nicht. Das war ja erstmal eine Idee. Was klingt eigentlich, wenn ich das höre, was bei einem MP3-Filter normalerweise weggeschmissen wird? Das ist ja erstmal nicht was, was man zu Hause einfach nachbauen kann. Deswegen haben wir erstmal rumprobiert. Und dafür habe ich dann halt auch solche Simulationen hergestellt von diesen Orchesterklängen, so gut es irgendwie ging. Mit MIDI-Klängen gemischt mit einigen echten Instrumenten, um so eine annäherungsweise so einen Klang herzustellen. Das klingt aber eigentlich so, wie man sich es vorstellt. Also es hat jetzt keine großen Überraschungen gebracht für mich. Also von daher war es jetzt nicht was, wo ich dachte, das wäre auch nochmal interessant, das zu hören. Und im Grunde würde das Stück dann ja auch verlieren. Also diesen Widerstand aufzulösen und zu sagen, jetzt einmal das Original für alle, wäre ja Quatsch, weil das ist grundsätzlich eine Enttäuschung. Wenn ich jetzt einmal präsentiere, was jetzt im Hintergrund noch alles wirklich klingt, dann sind das eben natürlich wieder normale Klänge. Nur durch die Vorstellung dessen, was es denn sein könnte, könnten das vielleicht Klänge werden, die tatsächlich nochmal ein Potenzial für Orchester herstellen. Wenn Hannes Seidel davon spricht, dass er versucht, jene 100% Ausdruck zu verhindern, geht es nicht um Eliminierung von Ausdruck schlechthin, sondern um die Vermeidung abgegriffener Topoi, die für eine längst museal gewordene Repräsentationskunst stehen. Die wichtigste Frage, die sich Hannes Seidel mit anderen ambitionierten Komponisten seiner Generation stellt, ist, wie nach der Auflösung traditioneller musikalischer Konventionen überhaupt noch musikalischer Sinn entstehen kann. So werden neue kompositorische Strategien auch aus einem Vermeidungsverhalten heraus entwickelt. Ich weiß nicht, ob es ein Anti-Stück in dem Sinne ist, weil es geht ja nicht darum, Orchester aufzulösen, sondern eher um die Frage, wie komme ich mit dieser Ausdrucksübermacht des Orchesterklangs zurecht? Was kann ich damit machen? Wie kann ich diesen Überschuss eines Klangapparats so bearbeiten, dass er etwas produziert, was wieder für das Stück spricht und nicht für Orchester? Also ich würde sagen, 95% aller Orchesterstücke klingen wie Orchesterstücke und dann wie das Stück. Und mit, je länger dieser Apparat existiert, desto stärker wird das so. Das liegt nicht an den Komponisten, sondern es liegt sehr stark irgendwie an dem Apparat, es liegt an den Probenzeiten und so weiter. Das heißt, die Auseinandersetzung ist eine damit. Und nach einer Viertelstunde von diesem Stück bin ich ja an einen Punkt gekommen, wo das Stück selber schon wieder etwas postuliert hat, eine bestimmte Klanglichkeit. Und dann kann ich mit der arbeiten. Dann kommt eben dieser Mischklang von zwei verschiedenen Menschenmengen. Einerseits eben diese Menschenmenge auf der Straße, die skandiert, hey, und auf der anderen Seite diese Menschenmenge mit ihren professionellen Instrumenten auf der Bühne, die, wenn sie immer nur in so einem kurzen Zeitraum, also diese kurzen Klänge spielen, die sind ja relativ grau. Wenn ich immer nur eine punktierte Sechzehntel spielen kann und das sind dann mehr oder weniger Cluster, dann werden die Unterschiede ja extrem gering. Und das korrespondiert ja zu einer Menschenmenge auf der Straße. Und das heißt, da habe ich was für mich dann gefunden, wo ich gesagt habe, das bringe ich zusammen. Und damit entsteht aber ja plötzlich wieder ein gemeinsamer Ausdruck, der ein orchestraler ist. Im dritten und letzten Teil des Stückes arbeitet Hannes Seidel viel mit verschiedenen Arten von Samples. Sowohl mit Aufnahmen von Orchesterklängen als auch von Menschenmassen. Es gibt tatsächliche Zuspielungen aus Demonstrationen. Und die laufen im Laufe dieses Stücks gibt es sozusagen immer eine Zuspielung von Menschenmengen, die aber von einem Keyboarder mit dem Orchester gespielt werden. Am Anfang sind das harmlose Kaffeeklänge. Das sind Leute, die ich dann in Freiburg in der Stadt einfach aufgenommen habe. Und das shiftet langsam über das Stück hin zu immer stärker skandierenden Menschenmengen. Und am Schluss ist es einfach nur noch ein Hey. Das Orchester steht ja vor extremen Schwierigkeiten. Und die sind, und das war natürlich interessant bei diesen Probenarbeiten zu erfahren, also natürlich gab es Widerstand, sowas zu spielen. Und zwar nicht deswegen, weil die rhythmische Textur selber schwierig wäre für die Musiker. Die sind gewohnt, viel komplexere, schwierigere Stücke zu spielen. Sondern weil dieses Gehemmte sich ja überträgt. Das ist ja tatsächlich, das bleibt ja auch für den Musiker so, dass sie nicht ausspielen können. Und das führt natürlich zu einer Form der Frustration und da muss man natürlich einen gewissen Willen mitbringen, zu sagen, ja, das ist jetzt auch meine Haltung, die ich durchhalten muss. Das ist anstrengend. Und da waren einige durchaus nicht der Meinung, dass man das machen muss. Gerade bei den Streichern gibt es zum Beispiel oft Glissandi, die angegeben sind. Und die müssen eben eigentlich im Kopf beides machen. Sie müssen einerseits sozusagen diesen an- und abschwellenden Klang, also die sind dann sogar vielleicht mit Crescendi und Decrescendi sogar versehen, diese Klänge, müssen ihn denken und dann daraus nur Ausschnitte jeweils durchlassen und eigentlich den Bogen auf der Seite lassen und dann eigentlich wirklich dann sich so durchruckeln und ja, im Grunde sich selber eigentlich verhindern an diesem Klang. Und das ist natürlich eine schwierige und schizophrene Situation, die technisch sehr einfach zu realisieren ist. Also ich kann natürlich einen romantischen Gestus nehmen und ihn auf dem Computer einfach zerschneiden. Das wird aber nicht ansatzweise diesem Ausdruck gerecht, also wenn man das mit den Augen nochmal vergleichen würde. Ich glaube, der Ausdruck entsteht erst dadurch, dass dieser innere Widerstand des Musikers auf der Bühne sich realisiert. Dadurch entsteht, glaube ich, erst wirklich so ein Protestverhalten. Der Frankfurter Komponist Hannes Seidel. Hören Sie hier also das Radiosinfonieorchester Stuttgart unter der Leitung von Johannes Kalitzke mit Mehr als die Hälfte für Orchester und live-elektronische Reduktion von Hannes Seidel. Thank you. Hannes Seidel, Mehr als die Hälfte, für Orchester und live-elektronische Reduktion. Es spielte das Radiosinfonieorchester Stuttgart des Südwestrundfunks. Die Leitung hatte Johannes Kalitzke. Wir brachten die Aufnahme der Uraufführung des Stückes beim Festival Neue Musik Eklat vom 8. Februar 2014 im Theaterhaus Stuttgart. Das war die Neue Musik. Redakteurin am Mikrofon war Caroline Naujox. Thank you. Deutschlandradio Kultur. Das Feuilleton im Radio.